Haben Sie jemals versucht, sich in 2 Milliarden Stücke zu zerlegen, um sich anschließend zu einem neuen Menschen zusammenzusetzen? Ich kann Ihnen nur davon abraten. Die Gravitation der Selbstzerfleischung ist eindeutig wahrscheinlicher als der so oft und rührselig beschriebene Magnetismus der heilenden Selbsterkenntnis. Kurz gesagt, Sie landen 100 Mal eher in den Abwasserkanälen Ihres eigenen Ichs, als dass Sie das Glück finden. Sie müssen mir natürlich kein Wort glauben. Sie müssen nicht annehmen, was ich Ihnen hier als Überlebensbotschaft anbiete. Sie dürfen auch meinem verheerenden Beispiel folgen. In der Ihnen arteigenen Schrittfolge. Glauben Sie mir, ich bin beileibe kein Menschenfreund. Eher würde ich mich für den Erhalt von Stechmücken stark machen, als für den Fortbestand der üblen Spezies Mensch. Wenn sich also vor meinen Augen irgendjemand in den Abgrund stürzen will, so soll er es ruhig tun. Einer weniger. Doch beachten Sie Folgendes. Es gibt bei dieser Reise kein 5:12. Wenn auf Ihrem selbstzersetzenden Selbsterkenntnisfahrt die Uhr also irgendwann 5:12 schlagen sollte, dann ist es in Wahrheit bereits 11:55. Es ist wie mit einem LSD-Trip, den man sich einwirft. In dem Moment, wo man ihn sich eingeworfen hat, gibt es kein Zurück mehr, obgleich sich zunächst noch alles ganz normal anfühlt. Doch der Wahnsinn ist bereits im Anflug. Es kommt der Tag, von dem man nur nie mehr alleine will. Es kommt der Tag, nachdem nichts mehr so wie vorher ist. Dann sei bereit für ein Leben voller Seelenqual. Schön war die Zeit, als du noch Steuermann im Jammertal. Das ist vorbei, von nun an lenkt dich die Manie. Doch du bist frei, glaub mir, so frei warst du noch nie. Haben Sie jemals versucht, sich in 2 Milliarden Stücke zu zerlegen und sich anschließend zu einem neuen Menschen zu zerlegen?